ist ja eigentlich nicht meine Natur. Die macht mich so aggro! Scheiße! Boah, ihr Scheißaffen, kommt da rüber! Mann! Dann sing ich halt was. Eines Planeten hat und kein Ort, sich zu verstecken auf den Straßen. Riecht es nach Benzin, kein Bock auf Berlin. Wir gehen in die Provinz, wir wollen da sein, wo wir alleine sind. Kein Bock auf Berlin. Yeah.